4. März 2009, 9.30 Uhr, Winnenden. Der 17-jährige Tim K. geht in die Alberville Realschule. Bewaffnet mit einer Pistole Beretta, Kaliber 9mm und 221 Schuss Munition. Im Raum 305 der Klasse 9C eröffnet er das Feuer, tötet drei Schülerinnen. Raum 301 der Klasse 10D erschießt er weitere fünf Schülerinnen und einen Schüler. Im Obergeschoss drei Referendarinnen. 9.33 Uhr. Einem Schüler gelingt es, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. 9.36 Uhr bis 9.38 Uhr. Drei Polizisten stürmen die Schule. Tim K. flieht über den Hinterausgang Richtung Zentrum für Psychiatrie. Auf dem Parkgelände erschießt er einen Klinikmitarbeiter. 9.41 Uhr. Beginn der Großfahndung mit rund 1000 Polizisten. 9.47 Uhr. Im Eingangsbereich des Krankenhauses kidnappt er eine Geisel und fährt mit ihr rund 130 Kilometer quer durch die Lande. 10 Uhr. Die Alberville Realschule sowie Teile der Innenstadt sind komplett abgeriegelt. Bis 10.30 Uhr. Eine Spezialeinheit stürmt das Elternhaus des Täters. Gegen 12 Uhr. Vor einem Autobahnkreuz gelingt der Geisel die Flucht aus dem Wagen. Tim K. begibt sich zu Fuß in das Industriegebiet von Wendlingen, geht in ein Autohaus, fordert die Herausgabe eines Schlüssels. Er schießt einen Mitarbeiter und einen Kunden, liefert sich mit der eingetroffenen Polizei Feuergefechte. 12.30 Uhr. Tim K. richtet die Waffe gegen sich selbst und begeht Selbstmord. Psychiatrische Kliniken wurden als eine Art Verwahranstalt für peinliche Familienmitglieder angesehen und nicht als ein Ort, an dem ihnen tatsächlich geholfen werden sollte. Viele von denen waren sehr, sehr gestört. Es war wirklich furchterregend. Ich schwöre bei Gott, dass ich da am Ende dieses Flures eine Gestalt gesehen habe. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das halt auch total scheiße. Metal up. das Wasser. Warmes Wasser. Gelbes warmes Wasser. Wow. get dirty. Let's get dirty.